Zenit und Nadir von Friedrich von Schiller. Wo du auch wandelst im Raum, es knüpft dein Zenit und Nadir an den Himmel dich an, dich an die Achse der Welt. Wie du auch handelst in dir, es berühre den Himmel der Wille, durch die Achse der Welt gehe die Richtung der Tat.